die meisten Unternehmensnachfolgen scheitern an den emotionalen Faktoren. In dieser Folge zeige ich dir auf was du bei deinem potenziellen Nachfolger achten solltest, um nicht auf den Falschen zu setzen. Der gute Geist deines Unternehmens. Willkommen zum Podcast. Du erfährst hier kostenlos, warum ein guter Geist für ein außergewöhnlich erfolgreiches Unternehmen unabdingbar ist. Also für alle, die den normalen Weg verlassen möchten und einen optimalen Weg einschlagen wollen. Eine Unternehmensnachfolge findet in der Regel einmal im Leben eines Unternehmers statt. Trotz dieser Tatsache wird in die eigene Nachfolgeregelung etwa so viel Zeit investiert wie in die Planung einer neuen Küche. Aber eine kleine Küche, versteht sich. Und das gilt für beide Seiten. Für den Verkäufer genauso wie für den Käufer. Eine Risikoprüfung oder Due Diligence wird vom Käufer noch gemacht. Und auch der Verkäufer prüft mittels harter Faktoren seinen potenziellen Nachfolger. Der Rest wird zügig angegangen, manchmal fast zwischen Tür und Angel. Um auf das Bauchgefühl zu hören, bleibt scheinbar keine Zeit und unter Druck klappt es sowieso nicht mit der Verbindung. Nachfolgend wollen wir den Fokus aber auf den Verkäufer legen, also den Unternehmer, der sein Lebenswerk optimal übergeben möchte. Dabei beantworten wir die Frage, wie wir herausfinden, ob der Nachfolger potent und geeignet ist. In anderen Kapiteln habe ich ausgeführt, dass die Unternehmensnachfolge bereits am ersten Arbeitstag im Kopf des Unternehmers stattfinden sollte. Als Unternehmer musst du dein Unternehmen mit Nutzen aufladen. Damit machst du es attraktiv für deinen Nachfolger. Deine Mitarbeiter jedoch transportieren den Nutzen zum Kunden. Denn genau das macht den Unterschied zwischen am und im Unternehmen arbeiten aus. Spätestens 5 Jahre vor der geplanten Nachfolgeregelung solltest du den Sinn und Zweck deines Unternehmens definiert und verankert haben. Wenn wir anstelle von normal zu optimal vorgehen möchten, braucht es neue Wege. Dazu müssen wir wissen, was die Hauptgründe bei gescheiterten Unternehmensnachfolgen sind. Meiner persönlichen Erfahrung nach sind es zu über 90% emotionale Faktoren. Diese entscheiden über Erfolg oder Misserfolg. Dies wiederum heißt, dass wir unseren potenziellen Nachfolger nicht nur mittels rationaler Faktoren prüfen sollten, sondern vor allem anhand emotionaler. Wir gehen davon aus, dass du deinen Unternehmenssinn und Zweck definiert und diesen intern wie extern verankert hast, weil das die Basis für einen Nachfolger ist. Und je ähnlicher dir dieser als Mensch ist, desto erfolgreicher wird die Nachfolgeregelung gelingen. Das Vorgehen ist ähnlich wie bei der Auswahl von Mitarbeitern, aber es ist hier einfach noch viel wichtiger, weil du über die Zukunft deines Unternehmens entscheidest. Wenn du in deinem Unternehmen also mindestens das Grundmotiv, die Werte, ein Markenversprechen und die Vision definiert hast, gilt es, einen Nachfolger zu finden, der als Mensch hierzu möglichst gut passt. Die rationale Prüfung lassen wir an dieser Stelle außen vor, das gehört mittlerweile zum Standard und kann gut von deinem Wirtschaftsprüfer erledigt werden. Kehren wir also zu den Soft-Faktoren zurück. Angenommen, du sitzt einem potenziellen Nachfolger gegenüber. Vielleicht hat er schon einen Einblick in die Kultur sowie Sinn und Zweck deines Unternehmens. Nun fragst du ihn nicht nur einfach, was er dazu meint. Damit bekämst du keine authentischen Antworten. Du musst das Pferd also von hinten aufzäumen. Stelle ihm folgende 2 Fragen. Erstens, was sind deine 5 Lebensziele? Zweitens, glaubst du, es gibt einen Grund, warum du hier bist? Was meinst du, ist dein persönlicher Sinn und Zweck deines Lebens? Mit der ersten Frage findest du heraus, was für ihn wirklich im Leben zählt, was er noch unbedingt erreichen oder erleben möchte. Anhand seiner Antworten merkst du auch, ob er langfristig in dein Unternehmen passt. wenn er sagt, dass eines seiner Lebensziele beispielsweise sei, Chinesisch zu lernen, kannst du weiter nachfragen. Denn dies kann für dein Unternehmen förderlich sein, aber auch schädlich. Nun kannst du von deinen Unternehmenszielen erzählen. Und du siehst, ob deine Unternehmensziele seine Lebensziele nähren oder womöglich schädigen. Denn stell dir den Kulturwandel vor, wenn du deine Unternehmensziele erreichst und das Unternehmen weitergibst und der Nachfolger dann aufgrund seiner Lebensziele das Steuer aber komplett herumreißt. Passiert dies, staunt man von außen und innen verlassen die besten Mitarbeiter das Boot. Der Sinn und Zweck, den der Nachfolger im Sinn hat, lässt sich sehr gut mit den von dir definierten Markenversprechen, Werte und Visionen abgleichen. Auch da sollte keine großen Differenzen bestehen. Oder zumindest solltest du ein Nähren feststellen, also eine gegenseitige Befruchtung des Sinn und Zwecks deines Nachfolgers mit dem Sinn und Zweck deines Unternehmens. Was auf keinen Fall geht, ist die Übereinkunft, wenn Unternehmer und potenzieller Nachfolger vollkommen entgegengesetzt sind. Übrigens, diese beiden Fragen sind auch sehr wertvoll für den Käufer, denn die wenigsten Menschen kümmern sich darum. Doch gerade ein Unternehmer bekommt damit einen inneren Kompass und kann wichtige Entscheidungen erfolgreicher fällen. Du scheust dich vielleicht, solch unübliche Fragen zu stellen? Oder ist es dir gar peinlich, weil es doch sehr persönlich wird und du ganz fundamentale Dinge über die Lebenssicht deines Gegenübers abfragst? Das ist am Anfang völlig normal. Doch bedenke, es geht um dein Unternehmen. Das ist ebenfalls sehr persönlich. Es ist dein Lebenswerk. Also darfst du ruhig den Mut aufbringen und deinem Gegenüber persönliche Fragen stellen. Es ist sogar deine Pflicht. Du hörtest einen kostenlosen Podcast aus dem Buch «Der gute Geist deines Unternehmens». Hat es dich inspiriert, deinen guten Geist deines Unternehmens zu aktivieren? Willst du dein Unternehmen von normal zu optimal entwickeln? In meinem Buch, welches auch als Hörbuch erhältlich ist, findest du 52 erfrischende und sofort umsetzbare Kapitel für dein Unternehmen. Und das Beste? Aktiviere nun die aus dem Podcast gewonnenen Impulse direkt in dein Unternehmen dank kostenlosen Checklisten und Arbeitsblättern unter www.brunoarecker.com.